Und David sprach, dies hier sei die Behausung Jahwes, Gottes, und dies der Altar für die Brandopfer Israels. Sodann befahl David, die Fremdlinge zu versammeln, die sich im Lande Israel befanden, und bestellte Steinmetzen, die Quadersteine zum Bau des Tempels Jahwes zuzuhauen. Ferner beschaffte David eine Menge Eisen zu den Nägeln für die Torflügel und zu den Klammern, sowie eine solche Menge Erz, dass man es nicht wägen konnte, und unzählige Zedernbalken, denn die Sidonier und Tyrier brachten David Zedernbalken in Menge. Denn David dachte, mein Sohn Salomo ist noch jung und zart, der Tempel aber, den es Jahwe zu bauen gilt, muss überaus groß werden, dass er als ein Ruhm und eine Zierde dastehe für alle Länder. So will ich denn Vorrat für ihn beschaffen. Und so beschaffte David vor seinem Tode Vorrat in Menge. Sodann ließ er seinen Sohn Salomo rufen und beauftragte ihn, Jahwe, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen. Da sprach David zu Salomo, mein Sohn. Ich selbst hatte mir vorgenommen, dem Namen Jahwes, meines Gottes, einen Tempel zu bauen. Es erging jedoch das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, du hast Blut in Menge vergossen und große Kriege geführt, du darfst meinem Namen kein Haus bauen, weil du vor meinem Angesichte viel Blut zur Erde vergossen hast. Aber es wird dir ein Sohn geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, und ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn er wird Salomo heißen, und Frieden und Ruhe will ich Israel unter seiner Regierung verleihen. Der soll meinem Namen einen Tempel bauen, er soll mir Sohn, und ich will ihm Vater sein und will den Thron seines Königtums über Israel für immer bestätigen. Und nun, mein Sohn, möge Jahwe mit dir sein, dass du gelingen habest und den Tempel Jahwes, deines Gottes, bauest, wie er von dir verheißen hat. Möge dir Jahwe nur Klugheit und Einsicht verleihen und dich zum Herrscher über Israel bestellen und dazu, dass du das Gesetz Jahwes, deines Gottes, beobachtest. Dann wirst du gelingen haben, wenn du die Satzungen und Ordnungen, die Jahwe Mose und Israel anbefohlen hat, sorgsam einhältst. Sei mutig und stark. Sei getrost und lass dich nicht erschrecken. Siehe, trotz meiner Mühsal habe ich für den Tempel Jahwes beschafft, 10.000 Talente Gold, 1.000.000 Talente Silber, dazu Erz und Eisen so viel, dass es nicht zu wägen ist, denn es ist in Massen vorhanden. Auch Balken und Steine habe ich beschafft, und du wirst noch mehr dazu tun. Auch Werkleute, Steinmetzen, Maurer und Zimmerleute hast du in Menge zur Verfügung und allerlei Kunstverständige für allerlei Arbeiten in Gold, Silber, Erz und Eisen in zahlloser Menge. Auf, gehe ans Werk, und Jahwe möge mit dir sein. Sodann befahl David allen Fürsten Israels, seinen Sohn Salomo zu unterstützen, und sprach, war doch Jahwe, euer Gott, mit euch und hat euch ringsum Ruhe verschafft. Denn er hat die früheren Bewohner des Landes in meine Gewalt gegeben, und das Land musste sich Jahwe und seinem Volk unterwerfen. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, Jahwe, euren Gott, zu suchen. Macht euch daran, das Heiligtum Jahwes, Gottes, zu erbauen, damit ihr die Lade mit dem Gesetze Jahwes und die heiligen Geräte Gottes hineinbringen könnt in den Tempel, der dem Namen Jahwes erbaut werden soll.